Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Podcast-Hörer sind fast so gut wie ein warmer Kaffee. Aus diesem Grund sage ich hallo, liebe Podcast-Freunde und hallo Jessele, Castro auf jeden Fall, der sich hier im Chat schon zu Wort meldet. Aber erstmal zu den Podcast-Hörern. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe gerade eben den YouTube-Freunden schon was erklärt. Das ist im Endeffekt groundbreaking, das ist ein absolutes Highlight. Damit hätte die UFC heute die große Bellator-Nachricht kontern können. Dazu komme ich aber später noch. Jetzt, liebe Podcast-Hörer, heißt es aufgepasst. Am Samstag um 21 Uhr gibt es auf YouTube wieder einen Livestream von mir und zwar eine sogenannte Countdown-Show. Wer also Lust hat, sich die Zeit vor dem Pay-Per-View ein bisschen zu vertreiben, den lade ich ein, ab 21 Uhr einzuschalten und mir dabei zuzugucken, wie ich versuche, irgendwie die Zeit wie im Fluge vergehen zu lassen. Denn darum geht es bei diesen Countdown-Shows, ja. Ich spreche so ein bisschen über die UFC 208-Card und ich möchte auch euch mit einbeziehen und wir können über alle weiteren Themen, die sonst so im Chat dann halt eben aufploppen, diskutieren, reden, schreiben, was auch immer. Ja, also ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Podcast-Hörer die Zeit findet und am Samstag vielleicht mal auf YouTube vorbeischaut. Falls ihr die Adresse noch nicht kennt, youtube.com, das ist schon mal ein guter Anfang, /c/nonpg, N-O-N-P-G. Das ist die Webadresse, wie findige Fachkräfte sagen, zu diesen ominösen Seiten auf YouTube. Wenn euch das alles viel zu schnell ging, empfehle ich immer wieder, folgt mir auf @RickyMMA, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook, denn da findet ihr alle Informationen und verpasst definitiv nichts. So, Jim ist wieder da, Emil ist wieder da. Falls es in Berlin WLAN gibt, kaum vorstellbar, gucke ich am Samstag mal rein. Ja, du kannst dich ja beim Starbucks irgendwie reinsetzen. Letzte Woche hatten wir einen dabei, der hat mich im Bus geguckt. Also ich würde mich freuen, wenn du dann irgendwo beim Starbucks ganz alleine sitzt, hinter dir wird schon gekehrt und ab und zu kommt mal eine Frau vorbei, die sagt, sie wissen aber schon, das ist jetzt schon, also wir machen jetzt zu, wa? Willst du das mal rausgehen oder was? Das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas auf dich zukommt, lieber Jim. Gut. So, schönes Klatschen. Das macht sich immer gut bei so einem Audioerlebnis, wenn einer einfach mal unmotiviert in die Hände klatscht, um sich selber wirklich so aus so einem Tief rauszuziehen. Ja, also natürlich kein mentales Tief. Ich bin ein unheimlich fröhlicher Mensch. Also es gibt's gar nicht, wie oft ich lache und Purzelbäume schlage am Tag. Aber ich bin hundemüde. Ich habe die letzten Tage immer nur 5 Stunden geschlafen. Ich war am Montag im Stadion bei meinem VfB Stuttgart. 20 Minuten war es ein richtig geiles Spiel. Danach war eigentlich das Highlight, wie ich mich wach halten durfte. Und zwar mir dabei einige Schwaben geholfen, die das Spiel fachmännisch analysiert haben. Da waren ein paar Aussagen dabei, die kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist ein Podcast für sich eigentlich. Vielleicht können wir darüber am Samstag sprechen. Dann habe ich die letzten Nächte viel damit verbracht, UFC-Kämpfe zu gucken. In der Tat. Zum Beispiel auch Holly Holm, Jermaine Durandamy, weil das so ein Kampf ist. Da habe ich mir immer noch kein abschließendes Urteil gebildet. Ich tendiere in Richtung Jermaine Durandamy, aber bis Samstag habe ich ja noch Zeit und werde mich dann erst festlegen. So, jetzt aber zu den News. Oh, was kommt denn da? Der Emi schreibt, Ricky, kannst ja bei UFC 2 die Main Events simulieren lassen. Die Simulation ist meiner Meinung nach echt stark vom Spiel. Das habe ich, glaube ich, mal eine Zeit lang sogar gemacht. Also ich habe die selber gespielt, nicht simulieren lassen, sondern selber gespielt und habe dann, währenddem ich gespielt habe, über die anstehende Card gesprochen. An und für sich war es eigentlich ganz lustig, aber diese Live-Chat-Situation gefällt mir noch besser. Aber mal gucken, was sich noch so ergibt. Der P ist jetzt auch da und ich möchte beginnen. Wie gesagt, allzu viel Zeit habe ich heute leider nicht. Los geht's mit einer Nachricht, die viele Zahlen beinhaltet. Ich versuche das jetzt, was die Zahlen angeht, so wenig wie möglich Zahlen euch um die Ohren zu werfen, sondern versuche so ein bisschen auf die wichtigen Dinge einzugehen. Und zwar geht es um die UFC-Events im Jahr 2017. Die erste Zahl, die ihr euch merken könnt, ist, dass es im Jahr 2017 41 UFC-Events geben wird. Das sind genauso viele wie im Jahr 2016. Also das heißt, die UFC fährt nicht wie angekündigt die Eventanzahl zurück, sondern sie bleiben auf diesem Level. Das sind weniger als zum Beispiel 2013, oder war das 14, das ist das extreme Jahr, wo es über 60 Events gab oder knapp 60 Events. Auf jeden Fall 41 Events wird es geben. Was ich interessant finde, ist, dass die UFC 13 Pay-Per-Views angekündigt hat für das Jahr 2017. Und wenn man überlegt, dass praktisch erst Mitte Februar, jetzt am Wochenende, der erste Pay-Per-View stattfindet, dann im März einer stattfindet und im Mai, da fragt man sich, wo die anderen 10 eigentlich dann hingepackt werden sollen. Denn ja, dann ist schon Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Also man hat dann 7 Monate für 7 Pay-Per-Views. Das klingt nach einer Menge Pay-Per-Views und nach mindestens 3 Monaten, wo wir 2 Pay-Per-Views dann zu erwarten haben. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze dann noch so entwickelt. Es wird 11 Pay-Per-Views in den USA geben, einen in Kanada und einen in Brasilien. So sieht es momentan aus. Bei den Fox-Events ändert sich nichts. Es bleibt bei 4 UFC on Fox-Events. 16 Fight Nights wird es geben, 2 Ultimate Fighter-Finals und 6 Fight Pass-Cards. Die schienen ja eigentlich schon ausgestorben zu sein, aber die gibt's offensichtlich noch. So, diese ganzen 41 Events werde ich jetzt nicht nach Regionen aufschlüsseln. Was für uns Europäer wichtig ist, ist natürlich die Anzahl, wie viele Events gibt es 2017 in Europa. Und da kann ich euch sagen, es wird 5 geben. Genauso viel wie im letzten Jahr. Das ist die Ankündigung der UFC. Und wir wissen ja schon von mindestens einem Pay-Per-View, von mindestens einem Event. Und das ist das im März in London. Dann wird für Ende Mai ein weiteres Event aktuell geplant. Da sah es zunächst danach aus, dass die UFC nach Dänemark gehen wird. Das haben sie wohl jetzt verworfen und setzen wieder auf eine gute alte Bekannte, nämlich die schöne Stadt Stockholm. Da soll es wohl jetzt Ende Mai, Mitte Ende Mai so zum zweiten europäischen UFC-Event im Jahr 2017 kommen. Und dann, jetzt muss ich mal überlegen, kann man wohl damit rechnen, dass die UFC wieder nach Irland oder Nordirland geht? Das hört man jedenfalls so. Oder Schottland, also eines dieser 3 Länder wird auch noch mit dabei sein. Das heißt, es bleiben noch zwei Termine übrig. Holland sollte man nicht außer Acht lassen. Sollte Jermaine Darandami den Titel gewinnen und Overeem vielleicht jetzt gegen Mark Hunt gewinnen, könnte schon sein, dass sie da nochmal versuchen, diese begeisterte Crowd, die man ja vor einem Jahr gut beobachten konnte, da bei diesem, Arlovski gegen Overeem Event, dass man das versucht nochmal zu reproduzieren und gerade mit so einem Titel, den Darandami dann tragen wird, der eigentlich jetzt noch nicht den großen Stellenwert für die UFC hat, könnte es sein, dass man auch nochmal nach Amsterdam geht oder würde ich jetzt mal vermuten. Deutschland ist natürlich auch immer im Rennen, gar keine Frage. Polen ist eine Möglichkeit. Und natürlich Russland, das darf man auch nicht vergessen, das hat man ja angekündigt, man möchte 2017 unbedingt nach Russland. Ich vermute mal, dass sie Russland zu Europa dazu zählen und nicht zu Asien, das würde keinen Sinn machen. Die Türkei ist auch übrigens ein Markt, der immer wieder von der UFC beäugt wird. Es könnte sein, dass aufgrund der politischen Umstände das jetzt so ein bisschen aus dem Blickfeld gerückt ist, das müssen wir mal abwarten. Aber soweit. Verändert sich also für uns Europäer erstmal nichts. Es wird 5 Events geben. Wir können auf ein deutsches Event hoffen im Jahr 2017. Wenn es richtig geil läuft, schon im Mai. Denn dadurch, dass sie praktisch Dänemark, Schweden, ja, so ein bisschen abwägen, wer ist jetzt da unser nächster Gastgeber mehr oder weniger, könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland auch so ein bisschen ins Blickfeld rücken könnte. Hamburg war letztes Jahr ausverkauft, liegt nah an Dänemark und man kann auch die Holländer mit abgreifen. Also das ist könnte für uns schneller gehen, als wir das bislang dachten mit dem nächsten Deutschland-Event mit dem nächsten UFC-Event in Deutschland. Aber da ist noch nichts Konkretes zu vermelden. Wenn es das gibt, werde ich euch das definitiv sagen. So, jetzt schreibt mir hier der Castro, ich nenne dich jetzt einfach Castro, weil den Vornamen kann ich nicht aussprechen. Leider geht's jetzt ins Jiu-Jitsu-Training, muss mir das Video also nachher anschauen. Na, das kann man natürlich und viel Spaß beim Trainieren. Jim schreibt, ich hoffe auf Home. Randami finde ich, warum auch immer, sehr, sehr unsympathisch. Also lieber Jim, natürlich kann ich dir nicht ausreden, wie sympathisch oder unsympathisch du Jermaine Darandami finden sollst. Aber ich kann dir sagen, das ist wirklich eine der wenigen Kämpferinnen ist, die zum Beispiel auf Twitter-Nachrichten antworten oder Mitteilungen. Ja, also mit Jermaine Derendami habe sogar ich schon auf Twitter hin und her geschrieben und die ist eigentlich für jede Antwort immer sofort parat und gibt immer eine Rückmeldung, wenn du ihr eine Frage stellst. Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Und also ich mag sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Emils Ding komme ich gleich, muss mal gucken. Ja, können wir eigentlich direkt dazu kommen. Emil schreibt, das mit Rory McDonald kam für mich sehr plötzlich, allein schon die Tatsache, dass er seine Sponsoren aussuchen kann, die auf seine Hose kommen, ist finanziell bestimmt profitabel. Das lasse ich jetzt mal als Aussage so stehen. Ich vermute, der Emil bezieht sich jetzt darauf, dass Bellator heute bekannt gegeben hat, dass ihr London Main Event, also Bellator veranstaltet, am 19.05. in London ein Event, Rory McDonald gegen Paul Daly sein wird. Das ist aus meiner Sicht ein phänomenaler Main Event für so eine europäische Card von Bellator. Also wenn die UFC sowas gebuckt hätte, wären viele aus dem Häuschen gewesen. Bellator macht das jetzt. Es ist auch möglich, dass Bellator daraus gleich eine richtig fette Show macht. Also das ist oft so, wenn Bellator irgendwie gerade so jemanden wie Rory McDonald zum ersten Mal ins Rennen wirft, dass sie die Card versuchen, auch noch mit anderen bekannten Kämpfern aufzufüllen. Zum Beispiel könnte Ryan Bader bis dahin unter Vertrag stehen bei Bellator. Jael Sonnen könnte zurückkommen. Haben wir schon ein Match Bader gegen Sonnen, warum nicht? Natürlich ist sag doch mal hier, wie heißt der lange? Ich hab ihn vor mir. Der Light Heavyweight Champion von Bellator. Den kennt ja jeder. Wie heißt denn der? Phil Davis, so heißt er. Der könnte mit auf die Card kommen. Also das müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. MVP, ja, der große Shootingstar, könnte man sagen, bei Bellator, ist mit Sicherheit auch ein Kandidat. Der ist ja selber Brite, also von daher würde es Sinn machen. Und Bellator schickt sich da an, wirklich ein sehr, sehr interessantes Event auf die Beine zu stellen, das für mich auch plötzlich wahnsinnig interessant wird. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich freunde mich mit dem Gedanken an, am 19.05. nach London zu fliegen und mir das ganze Ding mal anzugucken. Das ganze Bellator-Event, das wäre mein erstes, gar keine Frage. Und es wäre auch zum ersten Mal, dass ich mich näher mit Bellator beschäftige. Sonst, ja, man liest mal hier was quer und guckt sich mal da einen halben Kampf an oder so. Aber intensiv, so wie die UFC, verfolge ich Bellator jetzt nicht unbedingt. Aber mit dieser Entwicklung, ja, dass sie in Europa jetzt wirklich einen richtig großen Main-Event an den Start bringen, werden sie natürlich für mich auch plötzlich interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Also das müssen wir mal im Blickfeld haben. 19.05. Bellator in London, Rory McDonald gegen Paul Daly. Und wann die Karten im Vorverkauf gehen, weiß ich noch nicht. Sollte ich da was wissen, werde ich es auf jeden Fall euch mitteilen. Und was Emil jetzt meint, ist ja eigentlich das, was es früher immer gab. Also gerade was Sponsoring angeht, die Kämpfer konnten sich früher immer aussuchen, was für einen Sponsor sie auf dem Schlipper tragen. Ja, das war ja eben das Gute, dass wenn du einen gewissen Name-Value hattest, ja, hast du halt wirklich potente Sponsoren an Land ziehen können. Und Kämpfer wie Brandon Sharp haben $100,000 und mehr verdient pro Fight Night oder pro Pay-Per-View. Und das wirklich nur mit Sponsoreinnahmen, die natürlich mittlerweile drastisch eingebrochen sind, diese Auszahlungen, weil Reebok dir, wenn du nur ein paar Kämpfer hast, halt keine $10,000 bezahlt. Also das ist natürlich ein Problem, dass viele Kämpfer haben, die zum einen einen bekannten Namen haben, aber zum anderen jetzt nicht diese Mega-Draws sind bei Pay-Per-Views. Ja, also die, gerade so ein Rory McDonald, der hat einfach das Problem, dass er früher sehr, sehr viele Einnahmen über Sponsoring generiert hat. Die UFC hat ihm aber jetzt nicht so einen Mega-Deal angeboten, weil er A vom Kampfstil, bis auf ein paar Ausnahmen, jetzt nicht so viele Leute begeistert hat. Er hat schon viele Stinker dabei gehabt in seiner UFC-Karriere, so kampfmäßig, aber natürlich auch großartige Kämpfe. Und er hatte natürlich das Problem, dass er seinen Titelkampf gegen Lawler verloren hatte, danach so eine Zeit lang brauchte, bis seine Nase verheilt ist. Dann hat er gegen Stephen Thompson gekämpft und gleich wieder Probleme mit der Nase gehabt. Und das alles hat dazu geführt, dass die UFC einfach ihm ein Angebot unterbreitet hat, das deutlich unter dem war, was er sich erhofft hat. Und Bellator konnte das Angebot der UFC dann relativ schnell ausstechen. Und die UFC war nicht bereit, nochmal ihr Angebot nach oben zu korrigieren. Und dementsprechend ist er jetzt bei Bellator, bekommt zum einen mehr Geld bei Bellator und auch noch mehr Sponsoreneinnahmen. Ist natürlich auch ein kleines Risiko für Bellator. Ja, wenn das nicht aufgeht, dann wird die Company definitiv ein Problem haben. Ja, also die Kämpfer irgendwann mal zu bezahlen. Ich meine, wenn jetzt ein Rory McDonald seinen Debütkampf gegen Daly direkt versemmelt und danach irgendwie keinen Fuß mehr von den anderen bekommt, dann wird es schwierig für Bellator, diese hohen Zahlungen zu rechtfertigen. Das ist eine interessante Entwicklung. Ich persönlich finde das sehr gut, wenn es neben der UFC einfach noch einen potenten Partner oder Konkurrenten, muss man eher sagen, gibt, der die UFC immer mal so ein bisschen unter Druck setzen kann. Also von daher finde ich das alles gerade sehr, sehr interessant. Es gibt gleich noch eine News, die uns Europäer angeht, die ich auch sehr interessant finde. Also prinzipiell eine tolle Angelegenheit und man sollte das im Auge behalten. Auf den Regent Dawn gehe ich auch gleich noch ein. Dann komme ich jetzt erstmal zu diesem zweiten europäischen Event, das ich hochinteressant finde. Nämlich KSW hat bekannt gegeben, dass sie am 27.05. ein Event veranstalten werden. Das nennt sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, KSW Colosseum. Ja, also so wird es jedenfalls geschrieben. Und das Ganze, das ist das Besondere, findet im Nationalstadion in Warschau statt. Da passen 85.000 Leute rein. KSW möchte dieses Stadion dann noch so modifizieren oder die Plätze so anordnen, dass sogar 65.000 Leute reinpassen würden. Und das würde natürlich dazu führen, dass der Stadionrekord der UFC von Australien gebrochen würde. Und das wäre natürlich schon eine Ansage von KSW, wenn die UFC hier mit ihren merkwürdigen Cards um die Ecke kommt und KSW haut einfach mal so ein Ding raus und macht ein komplettes Fußballstadion mit 65.000 Leute voll. Das wäre wirklich eine Ansage. Der Main Event ist Mamed Khalidov gegen Boris Mankowski. Es geht um den Welterweight-Titel. Ich kenne mich bei der KSW nicht so detailliert aus, dass ich euch jetzt irgendwie sagen könnte, was man da so zu erwarten hat. Auch KSW verfolge ich halt nur sehr, sehr, sehr, sehr rudimentär. Also da ist ab und zu mal irgendwie Ergebnisse lesen angesagt bei mir, aber ich gucke mir eigentlich kaum Shows an. Also da muss schon mal was ganz, ganz Großes passieren. Aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich finde diese Entwicklung sehr interessant, dass Bellator zum einen so ein mega London-Main-Event raushaut und KSW auch mit so einer Stadionshow um die Ecke kommt. Und gerade jetzt, als wirklich viele zu Recht die UFC kritisiert haben für ihr London-Event, ja, man hat die Tickets verkauft oder in den Vorverkauf geschickt und die Leute eigentlich im Glauben gelassen, es wird noch einen großen Main-Event geben. Der größte Kampf, der zu dem Zeitpunkt ja angekündigt war, war Manuwa gegen Corey Anderson. Und man hat immer so ein bisschen durchklingen lassen, nee, das ist nicht der Main-Event, wir arbeiten noch am Main-Event. Und plötzlich hieß es dann, ja, ist doch der Main-Event. Und die O2 World oder O2 Arena, keine Ahnung, wie das jetzt in London genau heißt, ist schon so gut wie ausverkauft, weil die Leute eben darauf gesetzt haben, dass es noch einen großen Kampf geben wird. Und wenn ihr mich fragt, ist das kein Zufall, dass Bellator genau in dieser Diskussion plötzlich ihren London Main Event ankündigt, auch wenn das Event 2 Monate später ist, dennoch werden einige UFC-Fans, die einfach jetzt für das London Event Karten gekauft haben, ein bisschen enttäuscht sein mit dem, was sie von der UFC geboten bekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr clever gewesen von Bellator, diesen Main Event jetzt anzukündigen. Das wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass es einige Leute gibt, die sich vielleicht nochmal überlegen, ihre UFC-Karte abzugeben und dafür lieber zu Bellator zu gehen, weil wie gesagt, man kann darauf spekulieren, dass ein MVP mit auf der Karte ist und vielleicht noch ein zweiter sehr bekannter Kämpfer. In der Regel versucht Bellator solche großen Main-Events auch mit einer zumindest akzeptablen Undercard bzw. Prelims zu bestücken. Also da müssen wir wirklich, das finde ich wirklich interessant. Und was natürlich auch eine Ansage ist, ist einfach von KSW, dass die sagen, okay, wir machen hier einfach mal ein Stadion mit 65.000 Leuten voll. So, und wer ist eigentlich die UFC? Das ist im Endeffekt für mich die Aussage. Denn wenn die UFC um die Ecke gekommen wäre und hätte uns erzählt, also wir haben uns mal für den 27.05. das Nationalstadion in Warschau gemietet und werden da eine UFC-Veranstaltung abhalten, dann hätten die meisten von uns gesagt, was wollen die denn da auf die Beine stellen, dass sie das Ding vollkriegen? Und das ist schon eine Ansage, dass es eine Organisation gibt, die weltweit gesehen jetzt wirklich nicht diese Beachtung findet, die andere auch noch deutlich kleinere und unbekanntere Promotions finden, dass die sagen, wir kriegen dieses Stadion voll, wir haben so eine große Fanbase in Polen, dass wir ein Stadion ausverkaufen können. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass die UFC die Konkurrenz erkennt, ja, zum einen von Bellator, die wahrscheinlich einen potenten Markt in England sehen, ja, Bellator-Events sind ja in England sehr, sehr beliebt und zum einen versuchen mit Rory McDonald und Paul Daly jetzt gleich wirklich einen wichtigen Kampf auf die Beine zu stellen und zum anderen versuchen sie vielleicht damit auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass der ein oder andere englische Fan erstmal wartet, bevor er sich UFC-Tickets kauft, weil es könnte ja sein, dass Bellator ein paar Monate oder Tage später um die Ecke kommt und uns ein besseres Event bietet. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es insgesamt dafür führt, dass die UFC die europäischen Cards wieder ein bisschen relevanter bestückt. Ja, dass es mehr Kämpfe gibt, die für uns Fans dann auch wirklich eine gewisse Aussagekraft haben. Natürlich hat das auch, oder ist das auch bei Manowar gegen Corey Anderson der Fall. Das ist für die Division mit Sicherheit ein richtungsweisender Kampf, gar keine Frage. Aber ansonsten ist die Card halt wirklich nur noch bestückt mit irgendwelchen Lokalmatadoren, die eigentlich jetzt nicht die großen Chancen haben, in den nächsten Monaten auf sich aufmerksam zu machen und um zum Beispiel um den Titel zu kämpfen oder so. Und selbst bei Corey Anderson gegen Jimmy Manuwa stelle ich das mal in Abrede, dass einer der beiden in den nächsten 12 Monaten, vorausgesetzt alle anderen Kämpfer bleiben gesund, um den Titel kämpfen wird. Also interessante Entwicklung. Und übrigens, was ich mir auch noch gedacht habe, die UFC ist so eine Riesenorganisation, hat so viele Kämpfer unter Vertrag, viele Top-Kämpfer sind aktuell nicht gebookt. Ich gehe davon aus, sie befinden sich in Verhandlungen mit diversen Top-Kämpfern, um neue Pay-Per-Views und Fight-Cards irgendwie zu booken. Und dann denke ich mir, eigentlich müsste die UFC immer irgendwie so einen in der Hinterhand haben, wenn Bellator mit so einer Ankündigung um die Ecke kommt. Ja, das erwarte ich eigentlich von so einem Primus, ja, wie die UFC einer ist, dass wenn Bellator mit so einer Mega-Nachricht um die Ecke kommt, dass Rory McDonald sein Debüt feiert gegen Paul Daly in London, dass die UFC direkt auch ein Announcement raushaut, dass die Begeisterung über das Bellator-Announcement erstmal so ein bisschen dämpft und die UFC wieder mehr in den Blickpunkt drückt. Es wundert mich auch, dass die UFC da aktuell nichts entgegensetzen kann. Ich habe gehört, dass es momentan ja unter den Kämpfern so eine Entwicklung gibt, dass man die UFC wirklich nur noch so als Business-Partner betrachtet. Also man ist selber nicht mehr so, oder einem ist nicht mehr so daran gelegen, die UFC nach vorne zu bringen, sondern ja, die UFC, die bezahlt mich für meine Kämpfe, das mache ich auch, die bezahlen unter Umständen auch ein bisschen besser als Bellator oder eben nicht, das kommt immer auf deinen Vertrag drauf an, aber es ist selten oder seltener der Fall, dass Kämpfer bereit sind, zum Beispiel kurzfristig einzuspringen und eine Card zu retten oder mal nach Europa zu gehen und da ein Main Event zu bestreiten, ja, Kämpfer, die vielleicht sonst in den USA nur ein Prelim-Main-Event hätten, ja, den wurde dann oft angeboten, pass auf, du kannst von mir aus nach Zagreb gehen und da kriegst du dann ein Main-Event. Das Gute war für uns, das waren dann einigermaßen bekannte Kämpfer und auch eine gewisse Relevanz war dann zu erkennen. Und deswegen haben dann Kämpfer, die natürlich schon so ein bisschen damit zu tun haben, diesen langen Weg auf sich zu nehmen und vielleicht dann auch noch ein bisschen weniger Geld zu verdienen, weil sie natürlich für ihre Coaches Hotelzimmer brauchen und unter Umständen Flüge zahlen müssen und so. Das haben sie halt dafür gemacht, um halt dann mal einen Main-Event-Spot abzugreifen und manchmal auch aus, ja, Dankbarkeit der UFC gegenüber. Und das nimmt wohl ab. Das hört man so. Jetzt gucke ich mal in den Chat, was der Jim hier noch geschrieben hat. Der ist jetzt doch mit The Randomie wieder zufrieden. Region Dawn hat geschrieben, wie findest du die Eröffnung der weiblichen Featherweight Division? Ich finde, selbst wenn Cyborg nicht gesperrt wäre, die Division zu dünn, 125 Pfund, wäre definitiv besser. Also die 125 Pfund Division, die Flyweight Division, die soll ja weiterhin kommen. 2017, die UFC und Dana White sagen zwar, nee, es wird keine weitere Division geben, aber es ist wohl so, dass diese Division schon lange geplant ist und man wartet jetzt noch auf den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Kämpfer, die richtigen Matchups. Es hieß mal, für Frühjahr 2017 sei diese Flyweight Division geplant und dann kam plötzlich die Featherweight Division um die Ecke. Ich gebe dir absolut recht, die Featherweight Division ist aktuell noch relativ dünn. Klar, wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet, gibt es in der UFC nur zwei, die gerade im Featherweight kämpfen und das ist Holly Holm und Jermaine Durandami. Aber es gibt schon noch ein paar Kämpferinnen, die man mit dazu holen könnte, um diese Division so langsam in Fahrt zu bringen. Ich bin auch der Meinung, dass sich die Division entwickeln kann. Ja, also es kann gut sein, dass in 2-3 Jahren da eine sehr florierende Division sich entwickelt hat. Aber das ist schwer vorherzusagen. Das Problem ist, du hast bislang eine sehr dominante Kämpferin gehabt mit Cyborg und die wenigsten Kämpferinnen wollten dann wahrscheinlich auch das Risiko eingehen, irgendwann auf sie zu treffen und letzten Endes ihren großen Traum von Weltmeistertitel XY nicht erfüllen zu können. Jetzt könnte das sein, dass sich das alles so ein bisschen ja neu gestaltet und neu öffnet für viele Frauen, die vielleicht bislang in die 135 Pfund-Klasse gegangen sind. Müssen wir dann einfach mal abwarten. Also ich bin dem Ganzen nicht negativ gegenüber eingestellt, aber ich würde es auch gut finden, wenn es noch eine Flyweight Division gäbe, denn die ist definitiv überflüssig. Darüber braucht man gar nicht reden und ich verstehe auch nicht, dass die UFC sich dagegen so sträubt, weil eigentlich sind sie darauf angewiesen, mehr Titelkämpfe anbieten zu können und warum denn nicht noch eine Flyweight Division für die Frauen? Also das, ich verstehe es nicht, aber es wird schon irgendwie ein cleverer Businessplan dahinter stecken und wir müssen mal abwarten, wann es denn dann die Eröffnung der Flyweight Division gibt. Aber wie gesagt, das ist weiterhin auf dem Zettel der UFC Women's Flyweight Division. Achso, was ich auch noch sagen wollte, die UFC hat wirklich ein bisschen Pech gehabt jetzt mit der Featherweight Division. Ja, wenn man sich überlegt, dass Ronda Rousey definitiv eine Kandidatin gewesen wäre für einen Gang in die Featherweight Division. Ja, also das ist schon mal eine Kämpferin, die wegfällt. Man hat Marina Shafir, die natürlich jetzt schwanger und hat dann auch einen Kampf verloren oder sogar zwei in Folge. Aber sie war auch eine sehr aussichtsreiche Featherweight-Kämpferin, auch bei Invicta schon gekämpft, eine gute Freundin von Ronda Rousey, sehr gut vermarktbar, weil sie gut aussieht und so. Also das war auch eine Frau, die jetzt für einen gewissen Glanz in dieser Division hätte sorgen können. Landsberg, die ja jetzt auch, glaube ich, in London wieder kämpft, ist eine Frau, die auch in der Featherweight Division kämpfen kann. Also es ist nicht alles so schlecht, wie viele glauben und ich bin der Meinung, dass sich das schon noch entwickeln kann, ja, diese Division. Aber es dauert halt vielleicht ein, zwei Jahre und persönlich finde ich das jetzt völlig in Ordnung. Gucken wir mal weiter, was es sonst noch hier gibt. Jacare gegen Tim Boach, Vorfreude, schreibt der Emil. Die UFC 208 Card wird für mich viel zu stark gehatet, sind viele gute Kämpfe dabei. Ja, also ich bin ja schon seit langem ein Befürworter dieser Card. Ich finde diese Card wirklich in Ordnung. Ich verstehe, dass nach diesen großartigen Pay-Per-Views, die wir zuletzt gesehen haben im Jahr 2016, dass da irgendwie so dieser Mega-Kick zum Abschluss fehlt. Ja, also das ist unbestritten, dass Holly Holm gegen Jermaine Derendami jetzt nicht der mega Pay-Per-View-Main-Event ist, den man sich so wünscht. Aber im Prinzip sind die Kämpfe, die sie gebookt haben, durch die Bank weg hochinteressante, spannende Kämpfe und die versprechen auch wirklich gute Kämpfe zu werden. Also es ist wirklich eine Card, da behaupte ich mal, also spätestens ab den Prelims aufwärts ist jeder Kampf ein Must-See-Kampf. Ja? Also ich werde da auch nochmal am Samstag detailliert drauf eingehen. Wie gesagt, Samstag 21 Uhr hier auf YouTube, endlich wieder eine Countdown-Show. Ich bin absolut ein Freund dieser 208-Card, gar keine Frage. Der P schreibt, anscheinend wird der UFC ziemlich eingeheizt. Das ist eben die Frage, ob die UFC, ich denke mal, du spielst darauf an, dass Bellator jetzt nach London geht und auch KSW, wie gesagt, dieses Stadion-Event veranstaltet. Es kommt natürlich darauf an, wie die UFC das empfindet. Es ist bislang immer noch so, dass eine relativ schwache FS1-Card mehr Zuschauer anzieht, also ich meine mit TV-Zuschauer, als eine gute Bellator-Card. Das heißt nicht, dass Bellator nicht in der Lage ist, mal eine höhere ein höheres Rating zu erzielen als die UFC. Das meine ich damit nicht. Aber für die meisten ist MMA immer noch UFC. Und wenn es die Wahl gibt zwischen UFC und Bellator, tendieren in den USA immer noch viele zu der UFC, weil UFC für sie MMA ist. Ja? Also für sie ist Bellator, damit können sie manchmal gar nichts anfangen. Ja? Denken sie, das ist sowas wie American Gladiator oder so. Weil der Name, und da bin ich nicht alleine mit der Meinung, natürlich auch ein bisschen... Er ist schwierig, ja. Also wenn man diese Organisation seit Jahren kennt, dann macht man sich nicht mehr viele Gedanken darüber. Aber wenn man zum ersten Mal liest, Bellator veranstaltet heute Abend ein Event, Klopperei, dann denke ich erstmal, das ist irgendwas gescriptetes. Es klingt halt nicht nach einem Sport, Bellator. Das ist ein Problem aus meiner Sicht. Und ich denke, dass die europäischen Vertreter der UFC diese Entwicklung schon erkennen, gerade mit Polen und jetzt auch mit Bellator, und versuchen werden, hier in Europa wieder bessere Events an den Start zu bringen. Aber im Endeffekt ist jedem, der hier in Europa was zu sagen hat, sind die Hände gebunden, weil entscheidend ist das, was die UFC in Form von Dana White und natürlich auch Ari Emanuel und so, was die entscheiden. Also wenn die der Meinung sind, nee, Kampf XY, der muss in den USA stattfinden, weil wir brauchen eine starke Maincard für das und das Event, ja, dann hast du halt einfach verschissen hier in Europa. Also wir sind halt einfach kein Primärmarkt für die UFC. Der Primärmarkt ist Nordamerika. Und deswegen sind wir immer so ein bisschen die Gelackmeierten am Ende. Ja. Also Auf der anderen Seite ist für Bellator dieser europäische Markt interessant, weil die UFC hier immer noch nicht richtig Fuß gefasst hat. Das heißt, für Bellator ist mit so Kandidaten wie MVP, Fedor, den sie unter Vertrag haben, Paul Daly und auch andere, einfach hier vielleicht noch mehr zu holen als für die UFC, die die großen europäischen Stars auch gerne auf nordamerikanischen Cards bucht. Ja, man könnte ja auch sagen, Bisping kämpft, wenn er gegen Yoel Romero kämpft, wieder in England. Würde ich total für sinnvoll erachten. Ja, er ist hier der Lokalmatador und es würde automatisch dem Standort Europa wieder einen höheren Stellenwert geben, wenn hier auch Titelkämpfe veranstaltet werden. Nicht nur einmal als kleines Dankeschön in Richtung Michael Bisping, sondern regelmäßig. Oder Johanna Jędrzejczyk kämpft in Polen. Zack, hätte man zumindest mal wieder für so ein kleines Highlight, für so ein i-Tüpfelchen gesorgt, ja, dass eine dominante Titelträgerin hier in Europa ihren Titel verteidigen kann. Und das könnte ich mir vorstellen, dass die UFC auf lange Sicht umschwenken könnte. Wenn Bellator den Atem hat, also einen langen Atem hat sozusagen und das Programm durchziehen kann und immer wieder gute Cards hier auf die Beine stellen kann, sei es in Italien oder in England oder so, ja, ein, zwei Cards im Jahr, die auch wirklich gut bestückt sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass Bellator in Europa vielleicht auch sehr lokalisiert, dann zum Beispiel nur in England, die UFC überholen könnte. Das ist theoretisch möglich. Nicht dieses Jahr, auch nicht nächstes Jahr, aber auf lange Sicht ist das definitiv die Möglichkeit. Vor allem, wenn das Gerücht stimmt, dass viele Kämpfer aktuell sehr unzufrieden damit sind, wie die UFC mit ihrer Ressource Kämpfer umgeht. Ja, also wenn diese Entwicklung weitergeht, dann wird es interessant. Wir haben jetzt gehört, Frankie Edgar, auch nur noch einen Kampf übrig. Ich glaube, auch einer derjenigen, die einen sechsstelligen Betrag bekommen von der UFC, könnte ich mir gut vorstellen, dass die UFC sagt, okay, du bist jetzt nicht der allergrößte Pay-Per-View-Draw. Titelkampf steht jetzt auch nicht direkt wieder an. Frankie Edgar ist auch ein Kandidat, der für Bellator ganz schnell interessant werden könnte. Und es gibt noch ein paar andere, die nur noch einen Kampf übrig haben. Es ist mit Sicherheit jetzt spannend, in welche Richtung das Ganze jetzt tendieren wird. Ja, also geht Bellator sozusagen all in, ja, und sind auch bereit, mal rote Zahlen zu schreiben und greift die UFC an. Wirklich aggressiv. Und ich verstehe, dass sie das in den USA nicht so versuchen, weil es schwer wird, gegen die UFC da anzukommen, weil die UFC einfach so einen riesen Vorsprung hat vor Bellator, dass es nur bei den Hardcore-Fans eigentlich noch Bellator sozusagen als Alternative auf dem Schirm gibt. Für den Casual-Zuschauer glaube ich nicht, dass es der Fall ist. Und hier in Europa hat man die Möglichkeit, da vielleicht noch die Nische rechtzeitig zu besetzen. Und KSW hat definitiv auch die Möglichkeit, noch zu expandieren, wobei die das, glaube ich, gar nicht müssen, weil es in Polen eh so gut läuft. Pan schreibt, MVP gegen Daly, ja, den Kampf wird es ja leider nicht geben, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, aber Paul Daly gegen Rory McDonald ist für mich definitiv der größere Kampf. Also das ist, aus meiner Sicht ist das ein Pay-Per-View-Co-Main-Event in der UFC. Das ist ein Pay-Per-View-Co-Main-Event in der UFC, definitiv. MVP, Paul Daly gegen Rory McDonald, Megakampf. Also wenn ich ehrlich sein soll, es gibt, glaube ich, momentan keinen größeren Kampf, den Bellator booken könnte. Was natürlich auch nochmal den Stellenwert Europas unterstreicht, ja. Also natürlich gibt es noch andere interessante Kämpfer, aber mal ganz ehrlich, so rein von der Competition her, sind das die, also mit die zwei besten Kämpfer, die Bellator eigentlich unter Vertrag hat. Und Rory McDonald ist ein ganz, ganz großer Fisch natürlich für Bellator, neben Fedor und so weiter. Also das sind aber dann schon wieder Leute, wo man natürlich ein Fragezeichen dahinter machen muss, wie lang kann Fedor überhaupt noch kämpfen, wie gut ist er oder schlecht ist er. Also da hat man mit Rory McDonald ein heißeres Eisen an der Hand. Isostar schreibt, Nate Diaz weiß, dass die UFC ihn braucht und deshalb kann man sich schon mal was erlauben. LOL at your fight, sage ich dann nur. Da ging es darum, dass die UFC jetzt seit einiger Zeit versucht, die Diaz-Brüder zu einem Kampf zu überreden oder einen guten Kampf anzubieten. Und Nick Diaz hat ja Kämpfe gegen Robbie Lawler, gegen Damian Maia abgelehnt. Gegen Tyron Woodley hieß es wohl auch, dass er da einen Kampf abgelehnt hat. Nate Diaz hat Kämpfe angeboten bekommen, hat abgelehnt. Ich meine, im Endeffekt ist es ganz schwer zu beurteilen, um was für Kämpfe handelt sich's, weil so richtig rückt keiner mit der Sprache raus. Ich weiß, Dana White erzählt zwar, der und der Kampf wurde dir angeboten und hin und her, aber wir wissen nicht, wann sollte der Kampf stattfinden. Ja, vielleicht hat man zu Nick Diaz gesagt, hier, du kannst gegen Robbie Lawler kämpfen in 3 Wochen. Wer weiß das schon? Und es kann natürlich auch sein, dass Nick Diaz gesagt hat, ja, Moment mal, wir müssen aber einen neuen Vertrag aushandeln, denn wir sind jetzt hier in der Reebok-Ära und da bekomme ich einfach keine Sponsorkohle mehr und jetzt müsst ihr das sozusagen ein bisschen abdecken, indem ihr mir mehr Geld gibt. Also wir wissen alles nicht so richtig, was da so hinter den Kulissen abgeht und das ist dann schwer zu beurteilen, ob Nate Diaz jetzt hier wirklich nur zockt oder ob das ein gutes Recht ist zu sagen, ey, ich kämpfe nicht gegen wen auch immer, ja, wir wissen halt eben nicht, gegen wen er hätte kämpfen sollen. Und ich gebe dir recht, dass Nate Diaz sich eher so eine Aussage leisten kann als irgendein anderer Kämpfer, der sonst, weiß ich nicht, bei den Prelims in Halifax rumhampelt. Das ist auch klar, gar keine Frage. Andererseits hat sich Nate Diaz sowas auch rausgenommen, als er noch nicht der große Star war. Das ist einfach die Art der Diaz-Brüder. Emil schreibt, würde Edson Barboza mal in Europa kämpfen, würde ich jeden Preis dafür zahlen, um ihn mal live kämpfen zu sehen. Kann nur spektakulär werden. Ja, absolut. Edson Barboza ist wahrscheinlich immer eine Reise wert. Sehr guter Kampf zwischen Daly und McDonald, schreibt Alkan. Dem stimme ich natürlich 100% zu. Anderson gegen Bronson. Wer gewinnt? Schwierig zu tippen. Ja, das ist wirklich schwierig. Also da kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich mich da noch nicht festlegen kann. Es ist so schwierig zu sagen, wer diesen Kampf gewinnt, weil ich habe mir gestern Abend nochmal den Bisping-Kampf angeguckt, also Anderson Silva gegen Michael Bisping. Und da ist definitiv festzustellen, drei Sachen für mich. Erstens habe ich das Gefühl, dass Anderson Silva konditionell ein bisschen abgebaut hat, ja, dass er deswegen nicht mehr ganz so flashy und tricky, auch wenn er mit dem Rücken zum Käfig steht, agiert. Ich kann das nur darauf hin zurückführen, dass er konditionell ein bisschen abgebaut hat und sich jetzt auch darüber bewusst ist, dass ein Schlag oder von mir aus zwei Schläge ausreichen, um ihn zu finishen. Das war natürlich vorher nicht der Fall, als er Kampf um Kampf um Kampf gewonnen hat und mit seinen Gegnern gespielt hat und ein Selbstvertrauen hatte wie ein Ochse. Bei diesem Finishen sehe ich ein weiteres Problem für Anderson Silva. Michael Bisping ist nun wirklich nicht der härteste Puncher, das weiß jeder. Ja. Dennoch ist es ihm gelungen, gerade in den ersten beiden Runden, Anderson Silva wirklich immer hart zu treffen und einmal sogar zu Boden zu schicken. Ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, dass Derek Bronson härter zuschlagen kann als Michael Bisping. Ja, also das bedeutet für mich, wenn Bronson Anderson Silva erwischt, dann könnte es sein, dass Silva direkt zu Boden geht und das Ding ist durch. So viel zu Anderson Silvers Nachteile. Die Vorteile sind natürlich, dass Derek Bronson der perfekte Gegner für den alten Anderson Silva ist. Wrestler, der nach vorne stürmt, der auch mal einen Schlagabtausch sucht. Anderson Silva ist ein begnadeter Counterpuncher. Und es könnte sein, dass ihm genau das jetzt hier wieder zugutekommt. Ja, dass er einfach seine alten Tricks auspackt und das auch seine Erfahrung in die Waagschale wirft und dann einfach so ein Heißblut wie Derek Bronson gut auskontern kann und den Kampf vorzeitig beenden kann. Denn ja, er hat auch bewiesen, also Anderson Silva, dass er seine Gegner jederzeit finishen kann. Gegen Bisping ist es ihm ja auch im Endeffekt so gut wie gelungen. Wenn der Kniestoß 5 Sekunden früher gekommen wäre, dann hätte Anderson Silva diesen Kampf gegen Bisping gewonnen, gar keine Frage. Er sah gegen Daniel Cormier nicht völlig hilflos aus. Ja, wenn es auf den Boden ging und ums Wrestling ging, dann gar keine Frage. Aber im Striking-Bereich hat er aus meiner Sicht mit Daniel Cormier zumindest mithalten können. Dann hatten wir den Nick Diaz-Kampf, den hat er gewonnen. Gegen Chris Weidman hat er sich einen Fuß gebrochen. Auch schwer zu sagen, ob er diesen Kampf jetzt verloren hätte oder nicht. Ich behaupte, er hätte diesen Kampf verloren, weil Chris Weidman zum damaligen Zeitpunkt einfach besser war. Ist meine Überzeugung, aber wir wissen es nicht. Und den ersten Kampf gegen Weidman hat er verloren, weil er halt seine Faxen gemacht hat. Ja, also das war jetzt nicht so, dass Anderson Silva ständig dominiert wurde von seinen Gegnern und einfach von heute auf morgen alt geworden ist, wie man so schön sagt. Sondern es sind immer für mich Gründe heranzuführen, ja, die du abschalten könntest und dann hätte der Kampf anders ausgehen können und dann würden wir unter Umständen jetzt noch vom Weltmeister Anderson Silva reden. Alles sehr unwahrscheinlich, aber nicht ganz abzustreiten aus meiner Sicht. Also das ist ein Kampf, da musst du mir auch noch bis Samstag Zeit geben und dann werde ich mich festlegen. Alkan bezieht sich jetzt nochmal auf Daly gegen McDonald. Er tippt auf K.O., Tippe auf K.O. Runde 3 für Rory. Also ich gehe mal davon aus, dass du glaubst, dass Paul Daly gefinisht wird von Rory McDonald. Ich bin gespannt, wie Rory McDonald kämpft, weil er halt die letzten beiden Kämpfe mit seiner Nase so Probleme hatte. Und ich glaube schon, dass das was mit deinem Kopf macht, wenn du Angst haben musst, Nasentreffer zu kassieren, sage ich jetzt einfach mal. Und ich meine, darum geht's halt bei diesem Sport, in die Fresse, einen in die Fresse zu bekommen. Und ich bin gespannt, wie er das wegsteckt. Das ist ein sehr, sehr tricky Kampf für Rory McDonald, weil natürlich Paul Daly wird vor Selbstbewusstsein strotzen, vor heimischem Publikum. Die Leute werden abgehen wie noch was, wenn Daly da einmarschiert. Das ist ein schwerer Kampf für Rory McDonald. Und genau das ist natürlich das Geile an diesem Kampf, dass man den fast nicht vorhersagen kann. Und er verspricht auch, wirklich unterhaltsam zu werden. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Rory McDonald gegen Paul Daly auf einem ähnlichen Niveau wie Lawler gegen McDonald stattfinden würde. Also ist durchaus denkbar, freue ich mich. Der P schreibt, glaubst du, dass Fedor nochmal hochkommt? Also hochkommt, meinst du damit UFC-Champion wird? Das glaube ich nicht, dass er bei Bellator vielleicht irgendwie einen Kampf gewinnt, kann ich mir vorstellen, aber ich halte den Kampf gegen Matt Mitrione schon für äußerst gefährlich für Fedor Emelianenko. Aber ja, es ist halt ähnlich wie bei Anderson Silva, es ist einer der größten Kämpfer, die wir jemals in einem Käfig beobachten konnten und die kannst du nicht einfach so abschreiben. Also die haben einfach die Erfahrung, die haben die Klasse, die haben alles erlebt. Von daher, es ist denkbar, dass er vielleicht bei Bellator nochmal irgendwie einen Titel gewinnt oder sowas, aber für die UFC wird's nicht mehr reichen, glaube ich nicht mehr. Emil schreibt, Ricky, kannst du mich mal aufklären, wer die UFC für 4 Milliarden gekauft hat? Wer sind eigentlich die Inhaber der UFC? Also die Inhaber der UFC, das sind im Endeffekt Ari Emanuel und Patrick Whitesell. Das sind die Besitzer von WME. Und WME ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, es ist so eine Agency, hätte ich jetzt fast gesagt. Also eine Künstleragentur, so muss man sagen. Also die haben viele bekannte, berühmte Leute unter Vertrag, die sie managen und ein paar von diesen Leuten haben sich an diesem Kauf beteiligt. Ja, also die sind praktisch sozusagen Anteilseigner, wobei man das nicht genauso sagen kann, weil es ist ja keine Aktie oder kein Aktienunternehmen, an dem man sich einfach so beteiligen kann, sondern sie werfen halt einen gewissen Betrag mit ins Rennen, hoffen, dass die UFC ihren Wert steigern kann, so dass wenn die UFC mal irgendwann weiterverkauft wird oder vielleicht zur Aktiengesellschaft wird, dass man dann eine Rendite daraus ziehen kann. Darum geht es eigentlich. Also das ist das Anliegen fast aller derjenigen, die jetzt dann sich bereit erklärt haben, einen gewissen Anteil an Kohle in den Hut zu werfen, um die UFC kaufen zu können. Also hier geht's nicht so sehr um eine Herzenssache, so wie es bei den Fertittas war und bei Dana White. Hier geht's wirklich nur um den schnöden Mammon. Welche Künstler jetzt da genau dazugehören, ist eine lange Liste. Tom Cruise ist mit dabei, diverse Leute. Kann man sich ganz, ganz schnell zusammengoogeln, ist aber auch gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist eigentlich, dass Ari Emanuel und Patrick Whitesell mit dabei sind. Das sind wirklich auch Vermarktungsfachmänner, sage ich jetzt einfach mal. Und die sind, denke ich mal, schon in der Lage, die Marke UFC voranzutreiben. Aber was zum Problem werden könnte, ist eben die hohe Anschaffungssumme, sage ich jetzt mal. Es ist auch nicht so, dass die UFC oder dass es automatisch 4 Milliarden Dollar sind, sondern das wird auch immer ein bisschen falsch kommuniziert. Die Fertittas, Dana White und alle, die früher an der UFC beteiligt waren, haben zunächst 2 Milliarden bekommen. Und daraus werden nur 4 Milliarden, wenn die UFC ihre Einnahmen im Vergleich zum, ich glaube nicht zum ganzen Jahr 2016, sondern ich glaube von Halbjahr 2015 bis Halbjahr 2016, jetzt wollte ich sagen verdoppelt, aber ich glaube, sie müssen es nicht verdoppeln, sie müssen nur höhere Einnahmen generieren, also vom Halbjahr 2016 bis Halbjahr 2017. Und wenn das gelingt, dann werden die anderen 2 Milliarden fällig. Wenn das nicht gelingt, dann sind es halt einfach prozentuell immer ein bisschen weniger. Das heißt, die 4 Milliarden ist zwar die Summe, die man immer wieder hört und die immer wieder natürlich diskutiert wird, aber die wird erst dann fällig, wenn die UFC wirklich ihre Gewinne erhöhen kann. Das ist interessant zu wissen und ist auch aus meiner Sicht deshalb wichtig, weil für Dana White das natürlich nochmal ein Anreiz sein kann, länger an Bord zu bleiben. Dana White hat immer gesagt, sobald die Fertittas weg sind, bin ich auch weg. Dann war die Überraschung groß, die Fertittas sind weg, Dana White bleibt, hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen bei WME und soll ja also für 5 Jahre das Boot weiter steuern sozusagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sich denkt, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt hier auch noch von Bord gehe, dann haben wir im Endeffekt keinen Captain, der den Kahn steuert, ja, und ich krieg vielleicht, oder wir kriegen die anderen 2 Milliarden nicht mehr zusammen, also bleibe ich lieber an Bord, zieh noch an den richtigen Strippen und sorg dafür, dass das Boot, um mal bei der Metapher zu bleiben, auf Kurs bleibt. Also das ist alles auch noch eine interessante Entwicklung und ich bin mal auch gespannt, wie lang Dana White durchhält, weil Gefühlt glaube ich nicht, dass er die ganzen 5 Jahre mitmacht. Ich hoffe, die Frage konnte ich einigermaßen beantworten. So, King Kong Marek schreibt, Silva muss sich im Moment erst einmal rehabilitieren mit mindestens einem Sieg gegen einen soliden Kämpfer. Ich glaube nicht, dass das Anderson Silva muss, weil aus meiner Sicht ist Anderson Silva so eine Marke, einfach der Name an sich, der reicht schon vollkommen aus, um ja irgendwie das Interesse der Fight-Fans auf ein Event zu ziehen. Und ich glaube, nur noch dafür wird Anderson Silva eingesetzt. Also für die UFC ist Anderson Silva ja kein zukünftiger Pay-Per-View-Draw. Ja? Also der Silva ist wirklich nur dafür da, einfach Interesse auf eine Card zu lenken und zum Beispiel ein Event zu retten, wie bei UFC 200 und mit Abstrichen auch jetzt bei UFC 208. Deswegen ist es per se erstmal gar nicht so wichtig, gegen wen er kämpft, sondern natürlich, er sollte schon Erfolg haben, ist gar keine Frage, aber auf lange Sicht wird er eh, kann ich mir nicht vorstellen, noch eine große Rolle spielen. Also es ist auch möglich, dass man irgendwann mal Anderson Silva so einen Titelkampf gibt gegen, was weiß ich, gegen Michael Bisping, weil Joel Romero kurzfristig ausfällt, sowas ist alles möglich. Aber für die UFC ist, glaube ich, Anderson Silva wirklich jetzt nur noch dafür da, um Interesse auf eine Karte zu lenken und für die Zukunft, ja, die kämpferische Zukunft von Anderson Silva, darüber macht sich die UFC wahrscheinlich keine Gedanken. Er vielleicht schon, ja, kann ich mir schon verstehen, obwohl er auch immer nur davon spricht, dass er halt einfach kämpfen liebt und dass für ihn das Kämpfen an sich im Vordergrund steht und natürlich will er gewinnen, aber wenn er verliert, dann ist es halt so. Ja, das scheint für mich dann auch schwer zu beurteilen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der UFC da irgendjemand noch ein großes Potenzial für die Zukunft sieht in Sachen Anderson Silva. Der Typ ist 41, also da ist das Ding auch irgendwo durch. Silva stellt das aber nie ab. Der ist so und behält seinen Stil bei. Etwas weniger Risiko und er wäre erfolgreicher in der jungen Vergangenheit. Diese Faxen machen von Anderson Silva meinst du jetzt wahrscheinlich, das stimmt schon, ja, also er hat schon immer diesen Stil, dass er natürlich seine Kämpfer ein Stück weit vorführt und, wobei, bei Anderson Silva ist es eigentlich kein Vorführen, sondern es gehört zum Gameplan, ja, also diese Aktion, wenn er vor Michael Bisping hier mit den Armen ständig so macht, dann kann man natürlich sagen, ja, der albert da rum, aber das ist eigentlich, es ist alles ein Setup für eine Aktion, die er starten will. Er will damit die Aufmerksamkeit von Michael Bisping auf die Hände lenken, ja, und Bisping ist natürlich dann ein bisschen reservierter irgendwie zuzuschlagen, weil ich schlage halt lieber auf die Deckung, wenn einer die Deckung oben hat, als wie auf wirbelnde Hände, die jeden Moment irgendwas mehr anstellen könnten. Also das ist alles auch oft taktisch von Anderson Silva, und natürlich, das ist ein Kampfstil, gar keine Frage. Ich behaupte aber, dass ihm so ein Knockout wie gegen Chris Weidman nicht nochmal passiert, ja, weil da hat er zu sehr mit dem Feuer gespielt, definitiv. War auch ein Stück weit zu langsam. Vielleicht war er davon auch überrascht. Vielleicht war er so selber da, oder ist davon ausgegangen, dass er mobiler ist, dass er noch schneller ist, weil er bislang halt immer auch schneller war als seine Gegner. Und plötzlich kämpft er gegen den jungen Chris Weidman und merkt, Mensch, meine Geschwindigkeit reicht nicht mehr aus. Aber er hatte halt nur diesen einen Moment, wo er es erkennen konnte und ist dann halt K.O. gegangen. Das kann natürlich auch sein. Aber allein das, wirklich Anderson Silva, das ist das Thema, was vor UFC 208 rauf und runter diskutiert wird, was auch für mich mit am interessantesten ist. Natürlich freue ich mich auf den Featherweight-Titelkampf, aber das wirklich Interessanteste ist für mich, wie kämpft Anderson Silva gegen Derek Bronson? Die ganzen YouTube-Views von den Countdown-Specials auf YouTube und so, da ist immer Anderson Silva derjenige, der am meisten Views generieren kann und so. Also allein das zeigt uns allen ja, wie wichtig Anderson Silva für die UFC ist, um halt kurzzeitig Interesse auf irgendwas zu lenken. Also das ist schon natürlich verblüffend, aber auch logisch. Ich meine, er ist definitiv, ich tue mich damit immer schwer, der größte Kämpfer aller Zeiten. Natürlich, er ist definitiv einer der besten, aber das ist für mich immer schwer abzuwägen. Ja, also ich habe halt jetzt das Gefühl, wenn ich alte Anderson Silva Kämpfe sehe, ich habe mir ein paar alte Kämpfe jetzt letzte Woche angeguckt von ihm, dass er in der heutigen Zeit gegen viele Middleweight-Kämpfer Probleme hätte. Also das sehe ich jedenfalls so. Also ich würde mal ganz Anderson Silva gegen Luke Rockhold sehen. Ich behaupte, dass Luke Rockhold Anderson Silva gut besiegen kann. Ja? Also ich glaube, dass diese Entwicklung ist immens in diesen 20 Jahren. Also wirklich, da siehst du den Unterschied vom Kampfstil. Wenn du da Kämpfe anguckst von 2012 oder 2011, den siehst du sofort. Das sind wirklich Sprünge, die da noch machen, verblüffend. Also wer da Zeit hat, kann sich das gerne mal angucken. Was hältst du von Vitali Minankov? Minakov. Hat er das Zeug zu einem UFC-Champion? Ja, lieber Regent Dawn, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich diesen Namen nicht kenne. So einfach ist es. Ich muss mal gucken, wer das ist. Also ich habe ja schon mal gesagt, wenn jemand nicht in der UFC kämpft, dann ist es für mich immer ein bisschen schwierig, das zu verfolgen, weil die UFC natürlich mein Interesse voll und ganz abgreift. Man hat ja kaum noch Zeit, irgendwas anderes zu gucken. Wobei es jetzt zu Beginn von 2017 einigermaßen ging. Auf Sherdog steht, dass der bei EFN kämpft. Ach, der war auf der Fedor Maldonado-Card. Oh, vielleicht habe ich den da sogar gesehen, aber er ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Also sein Rekord ist natürlich beeindruckend, 18-0, aber er ist 32 und ich sehe jetzt hier keinen, okay, er hat Jack Kongo besiegt, das haben auch schon viele geschafft, Alexander Volkov hat er besiegt, das ist mal ein Ausrufezeichen, weil der Volkov ist wirklich nicht schlecht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel ein Kandidat wäre, der für die UFC nochmal interessant sein könnte. Schwer zu sagen. Also ich kenne ihn dafür zu wenig. Müssen wir mal gucken. King Kong Marek schreibt, Silva sollte der neue Spider-Man werden. Da ist er wahrscheinlich besser aufgehoben. Okay. Der Marek ist ja ganz, der ist ja ganz wütend auf den Anderson Silva. Das gibt's ja gar nicht. Alkan schreibt, oder liegt es daran, dass Anderson keine Pads mehr benutzt? Er sieht seit der USADA einfach schlapp aus. Ja, diese Diskussion kommt immer schnell auf. Ist auch eine Möglichkeit, dass Anderson Silva früher irgendwelche Mittelchen zu sich nehmen konnte, die er jetzt nicht mehr zu sich nehmen kann. Das ist reine Spekulation. Bei ihm ist für mich immer noch am naheliegendsten, dass er halt einfach alt ist. Ich meine, er ist 41 und hat sein Leben lang gekämpft. Dass sein Körper irgendwann mal abschaltet, ist klar. Und er ist ja kein, er ist ja jetzt kein Heavyweight, wo man sagen kann, okay, die werden mit 35, 36 nochmal richtig gut unter Umständen, sondern ist halt eben ein Kämpfer, der auch viele Weightcuts hinter sich hat, der viele Kämpfe bestritten hat und da kann es schon sein, dass der Körper einfach dann mal schlapp macht. Der König ist tot, lang lebe der König, hier wird noch intern was geklärt, das kann man natürlich machen. Was ist besser, MMA-Boxing? Also fehlen da jetzt die Kommas oder meinst du jetzt MMA-Boxing oder Muay Thai? Weil die Frage ist, was ist besser, MMA-Boxing, Muay Thai? Da weiß ich natürlich nicht, was du genau meinst. Und vor allen Dingen, was genau meinst du mit besser, Amade? Also, musst du konkretisieren. Also wenn es darum geht, welche Basis man haben sollte, um MMA zu machen, bin ich der Meinung, dass Muay Thai dir mehr bringt als Boxen. Ja, aber du musst da ja nochmal konkret die Frage vielleicht irgendwie anders stellen. Bin ich jetzt gerade zu naiv, um diese Frage direkt zu durchschauen. Oder schreibt, Connor ist mehr Business als Kämpfer und deshalb kein König. Es sind weiter interne Streitigkeiten, die hier ausgetragen werden. Der P schreibt, Fedor gegen Mitrion. Ich glaube, dass Fedor nicht allzu gut aussehen wird bei dem Kampf, wenn ich mich an Mitrion gegen Slice erinnere. Ja, bleibt abzuwarten. Es ist ein Kampf, den Fedor vor 7, 8 Jahren definitiv gewonnen hätte. Wie das jetzt aussieht, ist es schwer zu sagen. Also ich hab halt den Fedor vom Maldonado-Kampf vor Augen und das sah fürchterlich aus. Ja, das hat halt nichts mehr mit dem Fedor zu tun, den wir von 2010 und davor eben kannten. Und wenn er sich so verkauft, wird Mitrion gute Chancen haben, ihn zu besiegen. Aber Mitrion ist auch jemand, der manchmal so dumme Fehler macht, die er sich auch gegen einen alten Fedor nicht erlauben darf. Da bin ich mir relativ sicher. Also Mitrion ist schon ein Kandidat, der schnell mal sich eine Submission einfangen kann oder so. Und für sowas ist Fedor, denke ich mal, immer noch gut. Ich glaube, hier geht es immer noch um interne Auseinandersetzungen. Muss ich mal gucken. Nur weil man ein großer Pay-Per-View-Draw ist, ist man kein guter Kämpfer. Siehe Ronda oder Lesnar. Connor soll seine Titel verteidigen. Ah, da geht's ja wirklich richtig ab hier im Chat gerade. Also bei Ronda Rousey muss ich immer wieder dazu sagen, zu ihrer Hochzeit war sie die beste Bantamweight-Kämpferin, die UFC hatte. Gar keine Frage. Also ich lasse das immer ungern gelten, dass man sagt, ja, jetzt sehen wir ja, dass Ronda gar nicht so gut war. Doch, zu ihrer Hochphase hat sie gegen die besten Kämpferinnen gekämpft, die man ihr vor die Nase stellen konnte. Also sie hat jetzt nicht irgendwie Kämpferinnen bekommen, die besonders angenehm für sie sind oder die irgendwo da Schwächen haben, wo sie Stärken hat, sondern sie hat alles gekämpft. Wrestler, Judo-Kämpferinnen, Brawlerinnen, Boxerinnen, also sie hat eigentlich alles vor die Fäuste bekommen. Es war immer irgendwie eine gewisse Herausforderung da und sie hat die beeindruckend besiegt. Jetzt aktuell merkt man halt einfach, dass sie gerade was Striking angeht, große Probleme hat, ja, und das liegt aber aus meiner Sicht nicht daran, dass Ronda Rousey so extrem schlecht ist oder geworden ist. Natürlich hat das auch was mit Selbstvertrauen zu tun und so, aber aus meiner Sicht hat das damit was zu tun, dass die Gegnerinnen so extrem viel besser geworden sind. Ja, also Valentina Shevchenko gegen Ronda Rousey, den Kampf will ich nicht mal sehen. Ganz ehrlich, den möchte ich nicht mal sehen. Ich glaube, Shevchenko würde Ronda Rousey extremst zusetzen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie Ronda schneller finishen könnte als Amanda Nunes, darum geht's gar nicht. Aber ich glaube, Shevchenko hätte wirklich die Qualität, Ronda Rousey noch schlechter aussehen zu lassen, als Amanda Nunes das geschafft hat oder Holly Holm. Also das ist halt einfach, das sind die Gegnerinnen sind so viel besser geworden und die Qualität in dieser Bantamweight Division ist so extrem gestiegen, dass es jetzt ja den Anschein hat, dass Ronda Rousey nie besonders gut war. Aber ich behaupte weiterhin, dass wenn Ronda Rousey gegen Misha Tate kämpfen würde, wenn man das Mentale mal jetzt ausblendet, dann hat sie immer noch die besseren Chancen gegen Misha Tate. Das ist meine Überzeugung. Alkan schreibt, Khabib gegen Ferguson, wen hast du hier? Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich vermute, dass Nurmagomedov hier diesen Kampf gewinnen wird. Aber auch da, ich bereite mich ja dann immer kurz vor dem Kampf nochmal intensiver vor. Das ist jetzt einfach so die Eindrücke, die ich jetzt zuletzt im Kopf hatte von den letzten Kämpfen und so. Da tendiere ich eher in Richtung Nurmagomedov. Natürlich, das Wrestling ist da das Ausschlaggebende, möchte ich sagen. Conor ist im Gegensatz zu Ronda fucking good. Siehst du? Schreibt der King Kong Marek das auch nochmal. 4. März wird nice, wenn's ran Fighting nicht wieder vergeigt, schreibt King Kong Marek. Was war denn der 4. März? War da UFC 209? Ich habe mir die Daten jetzt nicht genau gemerkt. Hier geht's immer noch um Conor McGregor. Ich scroll jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob der King Kong Marek und der Ola hier gerade den Privatchat sozusagen ausgerufen haben. Emil schreibt, JDS gegen Miocic wurde angekündigt, oder? Ja, richtig, und zwar von mir schon Mitte Januar. Also ihr seht es wieder, @RickyMMA auf Twitter und auf Facebook folgen, dann hättet ihr schon Mitte Januar davon wissen können, dass Junior Dos Santos auf Stipe Miocic bei UFC 211 trifft. Und was auch noch mehr oder weniger angekündigt wurde, ist Fabricio Werdum gegen Ben Rothwell. Also dieser Kampf wurde, ich glaube, am Dienstag als fix gemeldet in diversen Foren, sage ich jetzt einfach mal. Und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Ich möchte nicht schon zurückrudern und sagen, das war nur eine Ente, aber es sieht zumindest so aus, dass es noch ein paar Modalitäten zu klären gibt. Fakt ist bislang, Werdum gegen Rothwell wird in Brasilien von Globo TV schon als Kampf beworben, und also für diese UFC 211 Card. Und von daher gehe ich davon aus, dass man da relativ weit ist und dass der Kampf jetzt demnächst dann auch als fix vermeldet wird. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um sich abzusichern, sollte Miocic oder JDS ausfallen, dann könnte man Werdum noch mit hochziehen und müsste nicht irgendwie wieder für einen komplett neuen Main-Event booken oder so. Man kennt das ja. Also die Idee, dass man, wenn man einen Titelkampf auf der Karte hat, dass man dann vielleicht noch irgendwie einen weiteren Kämpfer aus den Top 5 dieser Division mit einem Start bringt, das finde ich eigentlich schon ganz gut, ja. Außerdem kann ich sagen, dass Cain Velasquez inzwischen wieder trainiert. Er trainiert natürlich noch nicht voll nach seiner Verletzung, aber er trainiert wieder. Und aktuell sind alle Top-Heavyweights verplant, bis auf Francis Ngannou. Und der wollte ja gerne gegen Cain Velasquez kämpfen. Und von daher könnte es schon sein, dass sich da irgendwas ergibt und wir Velasquez gegen Ngannou sehen. Wäre auch ein interessanter Kampf. Rockhold ist weiterhin angeschlagen, hat jetzt eine Stammzelltherapie wieder über sich ergehen lassen müssen, trainiert dennoch weiter. Müssen wir mal gucken, wie lange der noch ausfallen wird. Jetzt gucke ich nochmal in den Chat. Langsam muss ich schon zum Ende kommen, zum Kotzen. So, sind noch keine Streitigkeiten? Nein, es sind keine Streitigkeiten, ich mache ja nur meinen Spaß. Jetzt rechtfertigen sich die zwei. Ich kenne euch doch. Ihr seid impulsive Fans, die gerne diskutieren. Das freut mich doch. Emil schreibt, vermisse GSP, glaube, dass er in der UFC schlechter aussehen wird, wenn er mal zurückkommen sollte. Er meinte ja im Interview, dass der Sport sich extrem weiterentwickelt hat. Sehe ich auch so, aber GSP gegen Anderson Silva, GSP gegen Nick Diaz, GSP gegen Carlos Condit, sowas würde ich mir gerne noch angucken. Auch GSP gegen Conor McGregor ist ein Kampf, den ich gerne sehen wollen würde. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er nochmal kommt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich aus dem Häuschen bin, wenn er zurückkommt. Dafür sah er auch gegen Johnny Hendricks, sein letzter Kampf, sah einfach nicht mehr so aus, wie wir GSP kannten. Ja, selbst gegen Carlos Condit hat er viele Treffer kassiert, die er früher nicht kassiert hätte. Aber in der aktuellen Phase bin ich froh, wenn überhaupt irgendjemand auf der Card steht, der einen gewissen Name-Value hat, denn da fehlt es momentan absolut. Bei den ganzen Main-Events, die wir zuletzt mitbekommen haben, fehlt irgendwie, da fehlt was ganz Großes, definitiv. Für mich haben die Kämpfe alle einen hohen Interessenswert. Ja, also fast jede Card finde ich irgendwie gerade cool von den Kämpfen her. Ja, aber für ein Mainstream-Publikum ja, sind da halt kaum Kämpfer dabei, die einen großen Namen haben. Das ist das Problem. King Kong Marek fragt hier eine sehr, sehr tricky Frage. Wen hast du eigentlich mehr? Run Fighting oder Brandon Sharp? Also ich sage euch ganz ehrlich, also es gibt nichts, was ich mehr hasse als Run Fighting, aber auch rein gar nichts. Ich würde mit Brandon Sharp eine Wohngemeinschaft gründen, bevor ich, also wenn das dazu führen würde, dass wir nicht mehr auf Run Fighting UFC Events gucken müssen, würde ich alles mit Brandon Sharp machen, alles. Außerdem hasse ich Brandon Sharp nicht, das muss ich dazu sagen, sondern mir geht's auf den Sack, dass er so ein Analysten-Stellenwert hat bei einigen UFC-Fans, aber aus meiner Sicht relativ wenig Ahnung hat von dem, was er da redet. Also neulich war er wieder bei Joe Rogan und erzählt die ganze Zeit von Fedors Kampf gegen, ich weiß nicht, wie hat er ihn genannt, Moldovano oder so. Und ich meine, das sind halt so Punkte, da bin ich der Meinung, du musst dann schon wissen, über was du redest und solltest zumindest mal die Namen der Kämpfer können. Also natürlich kenne ich auch nicht jeden Kämpfer, gar keine Frage, aber das ist ja Fabio Maldonado. Ich meine, das ist halt echt ein bekannter Kämpfer, der seit Jahren jahrelang in der UFC gekämpft hat und man hat den Namen schon so oft gehört und das erwarte ich einfach von jemandem, der dann regelmäßig über die UFC spricht und sich selber auch als Analyst sieht und Kenner der Szene, dass er die Namen richtig zusammenbekommt und dann sind natürlich oft auch bei ihm Fakten einfach nur so halbgar. Ja? Also er weiß von viel immer so ein bisschen, aber längst nicht von allem. Was will die Frau? Ja, dann verpech, muss er noch ein bisschen warten. Die Katze hat Hunger. Aber wir sind ja eh gleich fertig. So. Emil schreibt, bekommt Damien Maya als nächstes seinen Title Shot. Der Typ hat ein BJJ-Level, den ich bislang noch nicht gesehen habe. Also ich gehe davon aus, dass Damien Maya nach dem Wonderboy Woodley-Kampf als nächstes dran ist. Ob er diesen Titelkampf gewinnen kann, wird sich herausstellen. Denn ich habe mit André Peschke schon in der Ricky-Folge darüber gesprochen. Ich glaube, dass Tyron Woodley eine große Herausforderung sein wird für Damien Maya. Ich freue mich richtig, wenn Kane wiederkommt, schreibt der P. Alkan schreibt Floyd versus Connor, Fragezeichen. Mittlerweile schließe ich das nicht aus, aber ich bin nicht so zuversichtlich wie viele andere, die davon ausgehen, dass dieser Kampf im Sommer 2017 stattfindet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mal wieder kurz für Ruhe sorgen. Das machen wir mal so. Wir schmeißen immer mit alten Löffeln. So. Bevorzuge Connor gegen Woodley. Also Max. Okay. Wenn Connor den, ich muss gerade lachen, meine Tochter versucht gerade der Katze Sitz beizubringen. Und ich meine, jeder, der eine Katze hat, weiß, dass Katzen einen relativ großen Fakt darauf geben, wenn du zu denen sagst, dass sie irgendwas machen sollen. Und ich finde es auch gut, dass sie das direkt von meinem Zimmer macht jetzt hier. Ja? Ich habe ja extra ein gesondertes Podcast-Zimmer, in dem ich ungestört bin. Und meine Tochter sitzt jetzt davor, hat erstmal die Tür geöffnet und ich sitz jetzt da und jedes Mal das Gleiche. So. Zeig uns deine Frau. Ja, die hat schon eine Jogginghose an, die kann ich jetzt hier, die Yoga-Hose an, die kann ich jetzt hier nicht reinholen, da werden ja alle scharf. Wie findest du eigentlich Jimmy Smith? Er ist ja ein es gibt ja eine Doku-Reihe mit ihm, wo er verschiedene Kampfkünste ausprobiert, sehr empfehlenswert. Ich mag Jimmy Smith, absolut. Es wäre für mich auch ein Kandidat für die UFC, aber er nimmt ja oder füllt ja eigentlich so mehr oder weniger die Joe Rogan-Rolle bei Bellator aus. Von daher glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Aber ich mag Jimmy Smith, gar keine Frage. Apropos, das ist auch noch interessant. Mike Goldberg führt aktuell Gespräche mit Scott Coker. Es geht darum, dass er bei Bellator als Kommentator aushilft. Und zwar, wenn der andere Vogel da mal nicht kann, nicht Jimmy Smith, sondern, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ich habe es mir nämlich nicht notiert. Also wenn der ausfällt, dann soll Mike Goldberg einfach einspringen. Und das wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz cleverer Move von Bellator, Goldberg da schon mal unter Vertrag zu nehmen, weil er halt einfach nicht nur das Gesicht oder die Stimme für die UFC ist, sondern insgesamt wird er halt auch extrem mit MMA in Verbindung gebracht. Und es kann sein, dass Leute einfach so ein bisschen durch ihre Programme zappen, ja, und auf einmal Goldbergs Stimme bei Bellator hören und deswegen dann dabei bleiben, weil sie Goldberg automatisch mit der UFC und ein gewisses Qualitätslevel an Kämpfen verbinden. Also das könnte ein guter Move sein von Bellator. Ich glaube sowieso nicht, dass Mike Goldberg lange arbeitslos bleiben wird. Für alle Gamer kann ich sagen, dass UFC 3 im Februar oder März 2018 erscheinen wird. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich mag ja UFC 2 und habe auch UFC 1 sehr gemocht und freue mich da schon auf eine Fortsetzung, die es definitiv geben wird. EA Sports hat den Titel jetzt für das erste Quartal 2018 angekündigt. Man entwickelt daran bereits, ich glaube, irgendein Kämpfer war die Woche auch wieder beim Motion Capturing. Also es wird definitiv weitergehen mit diesen UFC Sports Reihen. Gut, dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Eins kann ich noch schnell erzählen. Wie spät ist es? 19.07 Uhr. Ich habe noch ein paar Minuten. Das erzähle ich noch kurz, weil ich es dann doch interessant finde. Ich hätte es jetzt einfach außen vor gelassen, aber jetzt trinke ich noch einen Schluck Kaffee und fülle wirklich die letzten 7 Minuten auch noch mit Informationen. Und zwar haben wir ja vorhin über die neuen Besitzer der UFC gesprochen, Ari Emanuel und Patrick Whitesell. Und ein großer Kritikpunkt war immer, dass sich die beiden zum einen den Kämpfern noch nicht vorgestellt haben und zum anderen auch mit der Presse noch gar nicht großartig kommuniziert haben. Das wird sich zumindest, was die Kämpfe angeht, jetzt ändern, denn im Mai findet in Las Vegas ein sogenanntes Athlete Retreat statt. Da wurden jetzt 500 UFC-Kämpfer eingeladen. Die dürfen nach Las Vegas kommen, dürfen da das neue UFC Performance Center besuchen und sich mal angucken. Außerdem werden sie mit anderen WME-Klienten zusammengebracht und können sich austauschen, was es so für Möglichkeiten gibt und was es vielleicht für gemeinsame Interessen gibt und einfach zum Kontakte knüpfen. Außerdem dürfen sie mal ihr Herz ausschütten, also sie dürfen da vertrauliche Gespräche, in Anführungsstrichen vertrauliche Gespräche führen und einfach ihre Probleme loswerden. Viele werden zum ersten Mal auf Ari Emanuel treffen und auf Patrick Whitesell und die werden sich auch mal vorstellen. Und der Grund, warum Emanuel zum Beispiel hauptsächlich eher als Gesicht von WME noch nicht mit der MMA-Presse und auch mit anderen Pressevertretern kommuniziert, ist ganz einfach. Er möchte erstmal wirklich das ganze historische Wissen, was dazugehört, um eloquent über die UFC sprechen zu können, sich drauf schaffen. Sprich, er guckt sich viele Kämpfe an, er liest viel, er versucht sich einfach die Geschichte der UFC und des MMA-Sports drauf zu schaffen. Denn er hat gesagt, hat er nicht mir gesagt, sondern das hört man halt, dass seine Meinung ist, wenn ich mich jetzt hier vor die Presse stelle und über die UFC spreche und mir wird eine Frage gestellt, die ich nicht unbedingt direkt dann adäquat beantworten kann, ja, oder mir passiert irgendwie ein Fehler, dass ich einen Kämpfer falsch ausspreche oder weiß der Kuckuck, dann wird das mir sofort negativ ausgelegt und mir wird unterstellt, ich bin nicht mit 100% an der Sache dran und da hat er eigentlich keine Ahnung und so. Und das ist der Grund, warum er sich einfach noch ein bisschen zurückhält, aber das, was man so hört, ist, dass er irgendwann definitiv dann auch diesen Schritt wagen wird und sich dann auch mal mit Pressevertretern unterhält. Und es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass Lorenzo Fertitta jeden Montag bei der MMA Hour zu Gast war. Ja, der hat auch nur mit ganz, ganz ausgewählten Pressevertretern gesprochen, hat ganz selten Pressekonferenzen gegeben und hat sich auch immer nur in sehr elitären Kreisen präsentiert. So, und von daher sollte man da vielleicht mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und ich finde, dass da manche Kritik einfach auch noch unangebracht ist. Ja, es gibt das Gesicht der UFC, das ist Dana White. Und natürlich wäre es interessant zu hören, was Ari Emanuel vorhat mit der UFC. Aber vielleicht weiß er das selber noch nicht hundertprozentig und lotet aktuell noch Möglichkeiten aus. Und ein weiterer Schritt ist natürlich dann so ein Athlete-Retreat, wie man es nennt, um dann halt auch Potenzial von diversen Kämpfern in Sachen Marketing ja, kennenzulernen. Ich bin mal gespannt, ob sich der Emmanuel nicht 2017 doch noch bereit erklärt, mal mit der Presse zu sprechen. Also es ist sehr, sehr gut möglich. Übrigens, es gab ja immer noch so ein Athlete Summit einmal im Jahr, wo auch dann die UFC alle Kämpfer eingeladen hat und dann wurde geschnackt, einfach, ja, Party gemacht in Vegas. Das ersetzt dieser Retreat jetzt nicht, sondern der Summit findet einfach ein bisschen später statt, im Herbst wahrscheinlich, dann 2017, dann dürfen dann nochmal alle Kämpfer anreisen. So, gibt's auch hier irgendwas? Sind die orange? Jetzt geht's hier um die Buchsen meiner Frau. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, wer mehr über die Schlüpper meiner Frau wissen will, ich kann eine Webseite irgendwie mal ansetzen, da könnt ihr dann getragene Schlüpfer meiner Frau ersteigern. Da freut sie sich. Gut, also, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, heute wieder mit einer kürzeren Ausgabe. Ja, das ist halt einfach jetzt nicht anders gegangen. Aber am Samstag dafür Open End, 21 Uhr, non-PG. Nee, da fehlt noch einiges. youtube.com/c/non-PG. So ist es richtig. Da findet ihr diesen Livestream. Samstag, 21 Uhr. Countdown Show zu UFC 208. Das war's. Und ich sage tschüss. Podcast-Freunde. Ihr seid die Letzten. Ich bin jetzt aber so geschafft. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ihr vorhin schon dabei wart, als ich geklagt habe, wie müde ich zurzeit bin. Ich werde jetzt euch auch direkt in den Tag entlassen. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass ihr das ganze tagsüber hört. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ganz wichtig für euch Podcast-Freunde, der Livestream, ja, also die Countdown-Show wird nicht als Podcast erscheinen. Der wird definitiv nicht als Podcast erscheinen. Also müsst ihr auf YouTube zu gucken. Ihr könnt es natürlich auch später machen, aber ich veröffentliche, wie gesagt, die Countdown-Show nicht als Podcast. Und es könnte sein, ich hoffe, ich kann es umgehen, aber es könnte sein, dass in den nächsten Wochen, Monaten der Stream umgestellt wird. Ja, also das sage ich schon mal vorweg. Ich plane umzuziehen mit meinem Podcast von selbst gehostet auf Soundcloud und ich versuche momentan alles um den alten Feed irgendwie am Leben halten zu können und mitzunehmen, so dass ihr in eurer Podcast-App nicht neu abonnieren müsst und dass ich vor allem auch die tollen iTunes-Bewertungen nicht verliere, die ihr mir gegeben habt. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Wenn nicht, werde ich euch natürlich darüber informieren, solltet ihr einen neuen Feed abonnieren müssen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören und nochmal der kleine Hinweis, bewertet meine Podcasts auf iTunes am besten mit 5 Sternen und am besten auch mit einem kleinen Text. Das hilft mir, mehr Relevanz in dieser iTunes-Podcast-Welt zu erlangen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wäre es schön, wenn ihr das auch noch tun könntet. Vielen Dank dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.